نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن شاء الله سنتابع بارك الله فيكم ودرسنا باللغتين العربية والألمانية. الحديث 20 بعد 500، وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. عبد الرحمن بن أبي ليلى هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولد في خلافة عمر، سمع أباه وعلي بن أبي طالب وجمع من الصحابة، وتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو سنة 82. قال: كبر أن زيد بن أرقم رضوان الله عليه كبر 4، وكبر على جنازة 5، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. بارك الله فيكم. بالنسبة للتكبير، هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4 وكبر 5، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، فكبر على النجاشي 4، وكبر كذلك أكثر من ذلك صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعن علي رضي الله عنه، الحديث 521، وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل ابن حنيف 6 وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. كذلك كبر عليا كما ذكرنا 6، بارك الله فيكم. لذلك اختلفت الروايات في عدة تكبيرات الجنازة. عمر رضوان الله عليه قال كل ذلك قد كان 4 و5، فاجتمعنا على 4. فإذا كانوا يكبرون 4 و5 و6 و7، فاجتمعوا جميعا على 4. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز 4 و5 و6 و7 و8، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر 4. وعن جابر 522، وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف، حديث ضعيف، ولكن طبعا يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن بالنسبة لنا أن التكبير يكون 4، يكون 4 أو أكثر من ذلك، لا بأس، لا بأس أن يكون التكبير أكثر من ذلك، بارك الله فيك. ولكن اجتمعوا على 4 تكبيرات، بارك الله فيكم. حديث 521 و 522، دي 3 نيم ich zusammen weil die das gleiche sind. Und zwar عبد الرحمن بن أبي ليلى sagte: زيد بن أرقم pflegte bei Janaza Gebet, bei Leichnam Gebet, viermal Takbir zu sagen. Und er hat einmal fünfmal Takbir gesagt. Ich habe ihn gefragt, warum hast du das gemacht? Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht, das wird, er hat fünfmal Takbir gesagt. Das ist bei Muslim und bei Al-Arba'. تثبيت باي أبو داود، النسائي، الترمذي، وابن ماجه. عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ليلى wurde in der Zeit von Umar ibn Khattab geboren. Und er hat von Ali ibn Abi Talib gehört, das wird erst von Tabi'in. Er hat die Sahaba getroffen. Er sagte, Zayd ibn Arqam, das ist ein Sahabi, er hat Janaza-Gebet verrichtet. Und Janaza-Gebet, wenn Janaza-Gebet verrichtet wird, das wird, wenn Leichnam-Gebet verrichtet wird, das ist ein Gebet ohne Ruku' und ohne Sujud, ohne Vorbeugen und ohne Niederwerfen. Das ist ein Gebet im Stehen. Da sagt man Takbir, Allahu Akbar, viermal. Und da liest man jedes Mal etwas, ich kläre es nachher. Wir haben das erklärt, aber nachher auch kommt es. Aber für uns ist jetzt wichtig, die Zahl von Takbir. Wie viel Mal sagt man Allahu Akbar? Zayd ibn Arqam pflegte eigentlich vier zu machen. Aber einmal hat er fünf gemacht. Abdurrahman ibn Abi Layla hat ihn gefragt, warum hast du das gemacht? Er hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das getan. Es gibt natürlich viele Beweise, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vier Mal gesagt hat. Es gibt aber auch andere Beweise, dass er mehr gemacht hat. Deshalb Hadith 521. Hadith 521. Ali Ridwanullah alayhi bei Leichnamgebet von Sahel ibn Hunayf hat sechsmal Takbir gemacht. Sechsmal Allahu Akbar. Und er sagte, das ist von Badr-Leuten. Das Hadith ist bei Sa'id ibn Mansur, aber ursprünglich bei Al-Bukhari. Das sind sechs jetzt. Das sind sechs. So, Barakallahu fikum, es gibt verschiedene Versionen und verschiedene Überlieferungen bezüglich Zahl von Sagen von Takbir in Leichnamgebet. Es gibt vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und es gibt auch eine Version, der Prophet hat 70 Mal Takbir gemacht bezüglich den Gefährten von Uhud, die in Uhud gestorben sind. Aber Umar Radwallahu alayhi sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat vier und fünf gemacht, aber wir haben uns entschieden vier, fünf. Wir haben uns entschieden, am Ende wir haben uns entschieden vier, fünf Takbirat. Fünfmal das Sagen von Takbir. 522, viermal das Sagen von Takbir, nicht fünf. Umar sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat vier und fünf gemacht, wir haben uns wir haben uns beschlossen, viermal zu sagen. Bei Al-Bayhaqi auch, Barakallahu fikum, dass sie zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Leichnamgebet viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal Takbir gesagt haben und Umar radhiyallahu anhu hat gesagt vier. Das heißt, die Zahl von Takbirat kann man variieren lassen, weil das ist sozusagen, das ist zusätzlich, ist es kein Problem, Allah Ta'ala ala wa alam, aber vier ist das Beste. 522 Jabir radhiyallahu alayhi sagte, kann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte bei Leichnamgebet viermal das Takbir zu sagen und er hat auch Surat al-Fatiha gelesen. Bei dem ersten Takbir, bei dem ersten Sagen von Allahu Akbar. Takbir, das wird sagen von Allahu Akbar. Das ist bei Shafi, aber das ist ba'if, das ist schwache Überlieferung. Allah Ta'ala ala wa alam. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. وعن طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة رواه البخاري. أخرج الحديث كذلك ابن خزيمة في صحيحه والنسائي بلفظ: فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي، إنه حق وسنة. وأخرج النسائي أيضا من طريق أخرى بلفظ: وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغنا أخذت بيده فسألته فقال: سنة سنة وحق. وقد روى الترمذي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، صحيح الترمذي. والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة. قال الحاكم: أجمع على أن قول الصحابي من السنة حديث مسند. قال المصنف: كذا نقل الإجماع، مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لأن المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا الكلام، لما يقول من السنة أي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة المألوفة، لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة، يعني لا أن المراد هنا سنة بمعنى المستحب، لا، من السنة هنا أي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مألوفة. فإنه اصطلاح عرفي، وزاد الوجوب تأكيدا قوله حق أي ثابت. طبعا حديث أم شريك أخرج في حديث أم شريك أخرجه ابن ماجه: أمرنا رسول الله أن نقرأ على الجنائز بفاتحة الكتاب، في ضعف، ولكن بارك الله فيكم قراءة سورة الفاتحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قول ابن مسعود: لم يوقت لنا رسول الله قراءة في صلاة الجنازة، بل قال: كبر إذا كبر الإمام واختر من أطايب الكلام ما شئت، لم يعزه في الانتصار إلى كتاب حديثي لتعرف صحته من صحته من عدمها، على أنه ناف يعني ينفي، وابن عباس مثبت، والمثبت مقدم على النافي. وقيل أن القراءة سنة، ولكن استدل أهل العلم على أنها للوجوب لأنها صلاة، وقد ثبت حديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهي داخلة تحت العموم. وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، وكيفية الدعاء قد أفاده الأحاديث الأخرى. إذن صلاة الجنازة 4 تكبيرات: بعد التكبيرة الأولى يصلي الفاتحة، ويجوز أن يصلي بالفاتحة بل دعاء الاستفتاح. ما تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعال جدد. تقول: الله أكبر، أعوذ بالله من السميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الله أكبر، تدعو للميت. هكذا صلاة الجنازة، والله أعلم. فم هندت غينز بانسك طلحة ابن عبد الله بن عوف sagte: Ich habe hinter Ibn Abbas gebetet, das war Salat al-Janaza. Er hat bei einem Leichnam gebetet, wo Ibn Abbas, oder in dem Ibn Abbas der Imam war, gebetet. Er hat Fatihat al-Kitab, er hat al-Fatiha gelesen. Dann sagte er: Damit die Leute wissen, das ist Sunnah. Damit die Leute wissen, das ist Sunnah. Al-Hadith hat Al-Bukhari berichtet und überliefert. Barakallahu fikum, diese Überlieferung ist so: Ibn Abbas hat Leichnam Gebet gemacht und er hat laut gelesen. Er hat laut gelesen. Und man hat ihn gefragt danach: Warum hast du laut gelesen? Er hat gesagt: Damit die Leute wissen, dass das die Sunnah ist, dass das die Religion ist. النسائي Und Ibn Khuzaymah haben das anders überliefert, auf jeden Fall aber das Gleiche. An-Nasa'i hat das überliefert, dass Talha ibn Abdullah ibn Auf, nachdem Ibn Abbas gebetet hat, er hat ihn allein genommen. Er hat seine Hand sozusagen genommen und allein. Und er hat ihm gesagt, wieso hast du das getan? Und er hat mir gesagt, ja, damit man weiß, dass das eine Wahrheit ist, wahre Sache ist und die Sunna ist. Und An-Nasa'i auch hat das überliefert, dass Ibn Abbas Leichnamgebet verrichtet hat und er hat Surat al-Fatiha gelesen und dann etwas Sura vom Koran und er hat das laut gelesen, rezitiert und als er zu Ende war, dann hat Talha ibn Abdullah ihn bei der Seite genommen, hat ihm gesagt, warum? Er hat gesagt, das ist Sunnah und wahr. Und auch Barakallahu fikum al-Tirmidhi hat das überliefert. Dass Ibn Abbas erzählt hat, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Al-Fatiha gelesen hat in Surat Al-Janazah. Es gibt Al-Hakim, sagte hier, das ist min al-Sunnah. Ibn Abbas, als er gesagt hat, das ist Sunnah oder min al-Sunnah, das ist von der Religion. Und übrigens, der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, das ist ein Beweis, dass man beim Leichnamgebet Al-Fatiha lesen muss. Und hier, was Ibn Abbas sagte, min al-Sunnah, das gehört zur Sunnah, der meint nicht, dass dies empfehlenswert ist oder erwünscht ist. Nein, sondern der meint hier min al-Sunnah, das bedeutet von der Methode vom Propheten Muhammad s.a.w. in Praktizierung der Religion. Und das ist ein terminologischer Begriff. Dass, wenn man sagt, das ist von der Sunnah, das gehört zur Religion. Aber das wird damit gemeint, nicht, dass dies empfehlenswert ist, sondern Barakallahu fikum, das wird was anderes gemeint. Alaikum salam. Und Ibn Majah hat eine Überlieferung betätigt, dass Sharik gesagt hat, der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns befohlen, dass wir bei Al-Janaza Al-Fatiha lesen sollen. Aber dieses Hadith ist nicht authentisch. Und bei Al-Shafi'i und Ahmed, die sagen, das ist Pflicht. Und viele anderen Gelehrten. Manche haben gesagt, nein, man braucht nicht unbedingt Al-Fatiha ins Leichnamgebet zu lesen. Die haben von Ibn Mas'ud eine Überlieferung genommen, aber diese Überlieferung steht nicht in Hadith-Büchern, weil man weiß nicht, wo das ist. Wenn das auch stimmen würde, dann Ibn Mas'ud sagt, man braucht nicht zu lesen, aber Ibn Abbas sagt, man liest. Und wenn man etwas bestätigt, dann wird sozusagen genommen, er als derjenige, der das nicht bestätigt. Und da kann man auch allgemein sagen, dass es Al-Fatiha zu lesen ist nicht. Warum? Weil Leichnamgebet ein Gebet ist und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, kein Gebet ohne Fatiha al-Kitab. La Salata illa bi Fatiha al-Kitab. Manche Gelehrten haben gesagt, das wäre empfehlenswert. Das wäre empfehlenswert. Aber man kann das nicht so bestätigen, weil hier Ibn Abbas sagt, Sunnah, der meint, das ist die Religion. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wa an Auf ibn Malik qala, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah, fa hafidhtu min du'aih, Allahumma aghfir lah, warhamah, wa'afihi wa'fu anhu, wa'akrim nuzulah, wa'wassi' mudkhalah, واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. هذا الدعاء يدعى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلصوا له الدعاء، يعني للميت ادعوا بإخلاص له. والحديث عند أبي داود. فهذا من الأدعية. قلنا يصلي أول شيء الله أكبر فيقرأ الفاتحة، ولا بأس أن يقرأ سورة بعدها، ثم يقرأ بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم بعد الثالثة يدعو للميت، وهذا من الدعاء، فيحفظ مثل هذا الدعاء. طبعا الإنسان إذا ما يستطيع حفظ هذا الدعاء فليدعو كما يشاء، يقول ربي اغفر له ارحمه كما تحب، يعني ما في مشكلة. بارك الله فيكم. عوف بن مالك، عوف ابن مالك sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Leichnam Gebet verrichtet und er hat Bittgebet gemacht. Er hat gesagt, Allahumma ghfir lahu wa arhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah wa ghsilhu bil ma'i wa thalj wal barad wa naqihi min al khataya kama naqayta al thawb al abyada min al danas wa abdilhu daran khayran min darih wa ahlan khayran min ahlih wa adkhilhu al janna wa qihi fitnat al qabri wa azab al nar. رواه مسلم. Das ist in Sahih Muslim. Das ist ein Bittgebet. Und man sollte die Bittgebete so lernen, wie sie sind. Das ist ein Bittgebet. Und man sollte die Bittgebete so lernen, wie sie sind. Das wird auch, man versucht auf Arabisch das zu sagen, in Leichnamgebet. Weil in Leichnamgebet, das wird so verrichtet. Ja? Erstmal sagt man Allahu Akbar. Nach dem Allahu Akbar, A'udhu Billah min ash-shaytan ar-rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, du liest Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين. Und nach Al-Fatiha kannst du eine Sura vom Koran nehmen, kein Problem. Danach sagt man nochmal Allahu Akbar, das ist zweitens. Und nach Allahu Akbar sagt man Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid, Allahumma barik. Diese Salah al-Ibrahimiyya. Der zweite Teil von Tashahud. Der zweite Teil von Tashahud. Dann sagt man das dritte Mal von Takbir, dann macht man Bittgebet für den Verstorbenen. Und beim vierten Mal auch das gleiche. Und dann macht man Assalamu alaikum. Und das ist ein Bittgebet von diesen Bittgebeten. Man kann das Barakallahu fikum auch in Sahih Muslim lesen. Oder in Husn al-Muslim, es gibt dieses Buch von Bittgebeten, bei Bittgebete für Verstorbene beim Leichnamgebet oder bei Totengebet, da findet man dieses Barakallahu fikum, dieses Bittgebet. وعن أبي هريرة 525 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رواه مسلم والأربعة رواه مسلم والأربعة. وهناك بارك الله فيكم أدعية أخرى، أدعية أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث 526، قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. أخلصوا له الدعاء، أي بارك الله فيكم أن الإنسان يدعو له بإخلاص، لأنه إذا دعا له قد الله سبحانه وتعالى يقبل هذا الدعاء فيغفر لهذا الميت. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. 525 ist auch ein Bittgebet. Abu Huraira رضي الله عليه sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte bei Leichnamgebet ein Bittgebet zu sagen. Er sagte, Allahumma اغفر لحينا وميتنا. O Allah verzeih unseren Lebendigen und Verstorbenen. وَشَهِدِنَا وَغَائِبِنَا. Und diejenigen, die da, die jetzt sind, die dabei sind und diejenigen, die nicht dabei sind. وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا. Und die Jüngeren und die Älteren. وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. Männlichen und Weiblichen. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام. Oh Allah, derjenige, der du das Leben lässt, dann lass ihn leben auf dem Weg des Islam. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Und wer du sterben lässt, dann lass ihn sterben auf Iman. Oh Allah, لا تحرمنا أجره. Oh Allah, das wird blockiere uns nicht den Lohn. Also wir wollen den Lohn haben. Und wir wollen nicht versucht werden nach diesem verstorbenen Raummuslim. Wie ich schon gesagt habe, man sollte sowas lernen. Wenn man das nicht kann, dann sollte man Barakallahu fikum einfach mit Gebet für den Verstorbenen machen. Egal. Wie macht man für einen Verstorbenen? Oh Allah, lass ihn ins Paradies kommen, verzeih ihm, vergib ihm und so weiter. Wenn man nicht auf Arabisch kann, dann kann man auch auf Deutsch sagen, weil das sozusagen ein Bittgebet ist. Da macht man nach dem dritten Takbir, nach dem dritten Sagen von Allahu Akbar. Und wenn man das macht, dann soll man versuchen sozusagen Bittgebet mit Ikhlas zu machen, Barakallahu fik. Al-Hadith, und danach kommt Al-Hadith 526. Abu Huraira hat gesagt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn ihr Leichnamgebet verrichtet, dann macht Bittgebet, aber mit Ikhlas. Das bedeutet, wenn ihr für einen Verstorbenen Bittgebet macht, dann soll eure Niyya, eure Absicht gut sein für Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von euch an und verzeiht und vergibt für diesen Verstorbenen. Das Hadith ist bei Abu Dawud und das ist von Ibn Hibban al-Sahih bezeichnet worden. Von Abi Huraira. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. بارك الله فيكم. الجنازة المراد بها الميت، الميت يعني إذا حمل، إذا كان الميت من أهل الخير فهو نفسه يقول قدموني قدموني، يعني بسرعة بسرعة لأنه خير. وإذا كان ما فيه خير فهذا بارك الله فيكم يقول أخروني أخروني. ليش أخروني؟ لأنه سيأتي إلى القبر والملائكة ستسأله في القبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان خير خلص قدموني خير، أما إذا كان شر فتضعونه عن رقابكم. وهذا أمر بالإسراع، بالإسراع في الجنازة. يعني فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسرعون بالجنازة، وليس أنه يمشوا خطوة خطوة خطوة خطوة. وفي جنازة من الجنازات مر أحد الصحابة على قوم يقول لهم على رسلكم، يعني شوي شوي يمشوا شوي شوي، فقال لهم بسرعة. كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرمل كأن نجري، ما تجري، ليس جري، ولكن شوي أسرع من العادي، يعني أسرع من المشي العادي. لا ولا هرولة، ما في هرولة، الهرولة من الجري، إنما مشي سريع تحمل به الجنازة. فلذلك قال أهل العلم المراد به شدة المشي. ابن حزم يرى الوجوب، وجوب شدة المشي. وعند الشافعي والجمهور المراد هو يعني المشي فوق المعتاد، ويكره الإسراع الشديد اللي يصبح مثل الجري. والمقصود قال القرطبي مقصود الحديث أنه لا يتباطأ بالميت يعني الدفن، لأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاختيال، يعني تسرع في دفن الميت، وكذلك يسرع بحمل الميت ويسرع بالتجهيز. قال النووي هذا باطل، مردود بقوله تضعونه عن رقابكم. فذلك الأصل في الجنازة بارك الله فيكم أن تحمل الجنازة، الأصل أن تحمل. والذي يمشي في الجنازة يمشي بسرعة، ما يتكلم كثير، ما يتكلم في الجنازة. أما هذا الذي يفعله الناس الله أكبر ومدري شو، يحمل نار ومنهم يضع فرقة موسيقية وعسكرية، هاي المشية العسكرية، يرفع الرجل يضعها، يرفع الرجل يضعها، وكذا. هذا كله لا نعرفه في دين الله. إنما إذا كانت من خير قالت قدموني قدموني، وإذا كانت شر قالت أخروني أخروني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات أراح واستراح. فإذا كان من أهل الخير استراح، وإذا كان من أهل الشر فأراح من شره. فنسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا شر المسلم وغير المسلم. بارك الله فيكم. حديث فهم ده تيبن زنسك أبو هريرة رضوان الله عليه berichtete, dass der Prophet Muhammad sallam sagte: Beeilt euch mit Leichnam, das wird zum Grab. Beeilt euch mit Leichnam. Wenn dies Leichnam gut ist, dann ist das Gutes, was euch für diese Person oder für diesen Verstorbenen macht. Und wenn das anders ist, das ist etwas Böses, was ihr, das wird, weil die Leute die Janaza tragen, was ihr auf dem Boden legt. Das bedeutet, wenn das gut ist, dann ihr sollt euch beeilen in Janaza, im Tragen. Wenn das gut ist, dann wird diesem Verstorbenen Gutes, ihr beeilt euch im Guten für diese Person. Wenn diese Person schlecht ist, dann, und habt ihr das getragen, dann tut ihr das von euren sozusagen Schultern und Köpfen bei der Seite weglegen. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum. Man soll Al-Janaza tragen. Und die Leute sollen das tragen. Es ist eigentlich nicht von der Sunna, dass man Al-Janaza mit Autos und so weiter, wie die Leute heutzutage machen, macht. Dass wir, was wir machen, oder was tun die Leute? Die tun Al-Janaza, die tun den Verstorbenen auf so einen Wagen, großen Wagen, und die sind hinter diesem Wagen. Eigentlich, das ist nicht richtig. Man sollte tragen. Und man sollte auch sich beeilen. Das bedeutet, es gibt zwei Meinungen hier. Sich beeilen heißt, dass man erstmal sich beeilt, um den Verstorbenen zu bestatten. Nicht, dass man wartet einen Monat und zwei Monate und zwei Wochen und drei Wochen. Nein, sondern man sich beeilen. Bei Waschen und bei Leichtuch wickeln und bei allen Themen, die zur Bestattung gehören. Und man sollte auch, wenn man Janaza trägt, da sollte man sich beeilen, wenn man zum Grab läuft. Da sollte man natürlich nicht rennen, aber ein bisschen schneller als normal. Nicht auch sozusagen Schritt, dann Schritt, Schritt, Schritt, nein. Aber ein bisschen beeilen. Es gab einen Sahabi, der hat einen Janaza gesehen. Die Leute haben gesagt, langsam, langsam. Und die sind sehr langsam gelaufen. Der hat ihnen gesagt, macht schneller. Zur Zeit vom Propheten Muhammad sallam, wir haben so schnell gemacht, als ob einer von uns rennen würde. Aber man rennt nicht. Nicht rennen und nicht joggen, sondern ein bisschen schneller als normal. Und das ist von Al-Shafi'i bestätigt worden. Ibn Hazm sagte, das ist Pflicht, dass man sozusagen schnell macht. Andere Gelehrten sagen, das ist empfehlenswert. Barakallahu fikum, man sollte aufpassen. Wenn ein Leichnam getragen wird, da sollte man ohne Musik machen und nicht wie diese Leute machen, dass sie zum Beispiel Autos holen und die tun Leichnam auf Auto und dann laufen sie alle langsam und manche mit Musik und manche mit Blumen und so weiter. Alles ist von Bid'ah und von Sachen, die wir im Islam nicht kennen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so sagen. Und wenn man sich beeilt, ist diese Person gut, dann sagt die Person, schneller, schneller, beeilt euch, beeilt euch. Der will den Lohn haben. Sagt man, ja, wie weiß man? Natürlich weiß man. Wir haben das erzählt. Wenn die Seele entnommen wird oder entzogen wird, Das wird erstmal zum ersten Himmel, zum zweiten, dritten. Und die Person weiß dann. Aber wenn das schlecht ist, dann wird die Seele sofort runterkommen. Da weiß man, es gibt jetzt Strafe im Grab. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. 528. وعنه كذلك يعني عن أبي هريرة رضي الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد يعني من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان أي من شهد حتى تدفن حتى توضع في اللحد فله قيراطان وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد مثل جبل أحد سبحان الله جبلين جبلان عظيمان القيراطان هذا الحديث رواه 12 صحابية 12 من الصحابة رواه هذا الحديث بارك الله فيكم الذي يتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا إيمانا لأنه هذا من الدين واحتسابا للأجر والشهود هنا هو الحضور هو الحضور فله قيراط إذن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها له قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط فله قيراط من الأجر طبعا هناك من أهل العلم من كان يظن من الصحابة رضوان الله عليهم أنه يكفي أنه يتبع الجنازة إلى الصلاة ثم يمشي يعني يأخذ الجنازة من بيت من البيت إلى المكان إلى إما إلى المصلى وإما إلى المسجد فيصلي عليها ثم يذهب ومنهم ابن عمر رضوان الله عليه منهم ابن عمر سبحان الله فسمع ابن عمر أن أبا هريرة قد حدث بهذا الحديث فأرسل خبابا إلى عائشة هم سمع أبو هريرة أنه أرسل خباب إلى عائشة فأتى أبو هريرة وكان خباب قد رجع وابن عمر يعني ينتظر ويفعل ذلك فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني من شهد الجنازة حتى يصلى عليها له قيراط ومن شهد حتى تدفن أو توضع في اللحد فله أيضا قيراط صاروا اثنان ففعل هكذا وكان بيده حجارة فرمى الحجارة قال كم قيراط كم من القراريط ضيعنا يعني كم من الأجر القيراط هو المعروف اللي يتكلم فيه إما على المساحة مساحة الأرض أو على الذهب يعني هو عبارة عن شيء يطلق على الوزن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قيراطان والواحد مثل جبل عظيم وفي رواية مثل أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أصغرهما مثل أحد وفي رواية أثقل من جبل أحد سبحان الله فذلك الحديث ترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفنه وفيه دلالة على عظم فضل الله وتكريمه للميت وإكرامه بجزيل الإثابة لمن أحسن وانتبهوا هنا قال من تبع جنازة مسلم وليس شيء آخر والله أعلم بارك الله فيكم حديث فندت أختن زوانسك أبو هريرة رضوان الله عليه زاكته der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Janaza mitmacht oder bezeugt und bis das Leichnamgebet verrichtet wird, bekommt ein Qirat. Das ist Maßeinheit, ein Qirat. Und wer Al-Janaza bezeugt hat, bis Al-Janaza, also bis der Verstorbene bestattet wird, begraben wird, dann bekommt zweimal Qirat. Man hat gesagt, das ist Abu Huraira, was ist Qiratan? Was sind diese zweimal Qirat? Er hat gesagt, wie zwei große Berge. Das sind zwei große Berge, das ist bei Bukhari Muslim das Hadith. Zwei große Berge von Hajar. Und bei Muslim, wer Al-Janaza sozusagen bezeugt, bis man Al-Janaza in der Grabnische gelegt hat, dann bekommt man diesen großen Lohn. Und bei Al-Bukhari, wer ein Janaza von einem Muslim, pass auf, von einem Muslim bezeugt, aus Glaube und ab oder rechnen mit dem Lohn, dass man den Lohn bekommt. Und bleibt mit diesem Leichnam oder mit dieser Janaza, bis man diese Janaza bestattet hat, der kommt mit zwei Qirat. Jeder Qirat ist wie Berg von Uhud. Wie Berg von Uhud. In einer anderen Überlieferung oder Version, der schwerer als Uhud ist der kleinere Berg. Das wird beide, die sind schwerer als Uhud. Uhud ist nicht klein Berg, wie die Leute denken, was sie im Film sehen. Uhud ist sehr groß. Du bekommst so viel von Lohn, weil die Taten am letzten Tag, die werden gewogen. Und denke mal, wenn das gewogen wird, zwei Berge, nur für ein Janaza. Manche haben gedacht, man braucht nur das Gebet zu verrichten und dann genug. Und dann bekommt man sozusagen den Lohn von Hasanat wie ein großer Berg, wie Uhud. Aber eigentlich, barakallahu fikum, der Prophet hat beides gesagt. Ibn Umar radhiyallahu alayhi hat damals so gedacht. Hat gedacht, der geht zum Janaza, der betet und dann geht er weg. Aber man hat ihm gesagt, Abu Huraira hat uns sowas erzählt. Der hat gesagt, ich habe das selber nicht gehört. Er hat Khabbab zu Aisha geschickt. Er hat Khabbab zu Aisha geschickt, damit Khabbab Aisha fragt, ob der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat, weil Aisha war gelehrt ihn zwischen Sahaba und Allah. Aisha sagte ihm, ja, und in dieser Zeit kam Abu Huraira auch zu Ibn Umar. Er hat ihm gesagt, auch ja, der Prophet hat das gesagt. Ibn Umar hat Steine in der Hand genommen und er hat die Steine zwischen seinen Händen getan und er hat sozusagen seine Hände gerieben ineinander mit diesen Steinen. Als er das gehört hat, er hat die Steine geworfen. Er hat gesagt, wie viele Qirat, das heißt, wie viele Hasanat habe ich verloren. Subhanallah. In diesem Hadith gibt es klaren Beweis, dass man Janaza mitmacht und Janaza trägt und dass man auch beim Grab sein sollte. Und wenn man das macht, dann bekommt man diesen großen Ajr. Bei einem Muslim, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bei einem Muslim, sallallahu alaihi wasallam, sagt er. Und natürlich aus Iman, aus Glauben, dass dies eine gute Handlung ist, dass dies für Allah ist, dass das für eine Religion ist. Und Ihtisab, das bedeutet, dass man, wenn man das macht, dann rechnet man damit, hofft man auf den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال ولكنه صحيح وهو في صحيح الترمذي. هنا بارك الله فيكم الآن أين يمشي الإنسان بالنسبة للجنازة. عبد الله بن عمر قال سالم عن أبيه هو عبد الله بن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. بارك الله فيكم. يمشى، واختلف أهل العلم في هذا على أقوال. الأول أن المشي أمام الجنازة أفضل، وذهب إليه الجمهور الشافعي. الثاني الأحناف والهادوية يقول المشي خلفها أفضل. الثالث أن يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. الرابع أن الماشي يمشي حيث شاء والراكب خلفها، يعني عنده حصان خلفها، أما الماشي يمشي حيث شاء، يمين شمال أمام خلف. الخامس إن كان مع الجنازة نساء مشي أمامها وإلا فخلفها. إذن بارك الله فيكم، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح يا أخوة، الصحيح إن شاء الله أن الجنازة يمشي يمينها شمالها أمامها خلفها، إلا إذا كان راكبا فإنه يمشي خلفها، والله أعلم. طبعا أثناء الجنازة ما يقال لا إله إلا الله ويرفع الصوت والشهيد حبيب الله كذا، هذا كله ليس من السنة، لأنه في نهي عنه. الصحابة قال مثلا عمرو بن العاص قال لا تتبعني نائحة ولا نار، كانوا في الجاهلية يشعلوا نار مع الجنازة، وكان في نائحات تنوح فذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما في صوت، لا صوت ولا نار في الجنازة، فهذا ليس من سنة المسلمين هذا الفعل، إنما هذا معروف كان عند النصارى، كان إذا مات لهم أحد من الناس أتوا بواحد ويغني وينشد أمامه، وهذه موسيقى أو موسيقى حزينة، نحن ما نعلم هذا، إنما الإنسان لما يكون في الجنازة حاول يتفكر بالموت وتفكر في الأمر ويتفكر بهذا الأمر حتى يخشع لمثل هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الباب، ولا ليس هذا يتكلم مع حد ولا إله إلا الله يعملها كأنها والله حرب، نسأل الله السلام. ولكن هذا يعني صار في الأمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يهدي المسلمين. ماذا سنفعل؟ بارك الله فيكم. حديث 529 سالم ابن عبد الله بن عمر von Abdullah bin Umar er sagte mein Vater hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar, er hat sie gesehen, sie waren vor dem Leichnam in dem Janazah-Zug, in dem Leichnam-Zug, die waren vor. Das Hadith ist bei Sahih Tirmidhi und Ibn Hibban und Al-Khamsa haben das, barakallahu fikum, überliefert. Das bedeutet أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه والإمام أحمد يا ابن داس أليس ألي إبليفة منش قليختن ها من جزاك تسويق شفاق ديزة إبليفة هون أبا ديزة إبليفة هون است أو تنتش وندي قليختن ها من ثنث أو ساقن بتسوغلي وو لويفت أو دا وو است دي برزون دي إن جنازة تسوغ لويفت وو است إير فورنة هنتن وو جناو وو لويفت من. Die erste, man sagt, vor dem Leichnam. Vor dem Leichnam läuft man. Weil Abu Bakr und Umar und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das gemacht haben. Und das ist von Al-Shafi'i, diese Aussage. Die zweite Aussage, das ist bei Al-Ahnaf und Al-Hadawiyya. Die sagen, hinter dem Leichnam läuft man, ist besser. Drittens, dritte Aussage, man sagt, man kann rechts und links und vorne und hinten laufen, ist kein Problem. Vierte Aussage oder Ansicht, wenn man zu Fuß ist, dann vor, und wenn man auf Pferd ist oder Transportmittel benutzt, dann hinten. Weil es dafür ein Hadith gibt von Al-Mughira, dann fünftens, Wenn Frauen dabei sind, dann läuft man vor. Und wenn keine Frauen dabei sind, dann hinten. Das ist von An-Nakhai oder An-Nukhai Ibrahim. Das sind die fünf Aussagen von den Gedachten. Die richtige Aussage davon ist, man kann in Janaza rechts, links, vorne, hinten, egal wo du läufst, kannst du laufen, ist es kein Problem. Aber wenn du ein Pferd benutzt oder Transportmittel, dann hinten. Weil es ein Hadith dafür gibt. Allahu Ta'ala ala wa'alam. Aber wenn man in Janaza ist, wenn man in Leichnam ist, dann sollte man leise sein. Sollte man leise sein und nicht sozusagen schreien, wie die Leute, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Das macht man nicht eigentlich. Nach dem islamischen Beweisen macht man sowas nicht, barakallahu fikum, sondern man sagt gar nicht, sondern man überlegt sich. Es gibt einen Verstorbenen. Aber wenn man sagt, Allahu Akbar, la ilaha illallah, bei manchen Ländern, Allah, ich habe das gesehen, bei manchen Ländern, die drehen das, die sagen, ja, der Verstorbene will nach Hause zurück. Ja, wenn er nach Hause zurück will, das ist ein schlechter Leichnam, nicht gut. Wir haben das Hadith gerade erwähnt. Die lassen sich drehen und so weiter und die machen Bewegungen und die tun manche so einen Lautsprecher vorne und die sagen und die lesen Koran. Alles ist von Bid'ah. Alles kam von Christen. Die Christen haben das gemacht, dass sie Musik geholt haben oder jemand, der sozusagen was sagt. Und die Leute haben das übernommen. Die Schia haben damals das übernommen. Und das kam in die Umma langsam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sabarakallahu fikum in Leichnam. Aber interessante Sache ist die fünfte Aussage. Der sagt, wenn Frauen dabei sind, dürfen Frauen hinter einem Leichnamzug sein. Das ist die Frage, die wichtig ist, vielleicht barakallahu fikum. Und ich meine, ich wollte noch ein paar Hadithe machen, damit wir zu Ende kommen. Wir haben noch wie viel? Wir haben noch 23 Hadithe, damit wir diesen Kapitel zu Ende führen. Al-Hadith al-Akhir lil-Yom. Qulna An-Nakhai Ibrahim yaqul anna إذا كان في جنازة معها نساء يمشي أمامها وإذا كان ما فيها نساء فخلفها هل يجوز للنساء أن يكون في الجنازة؟ أم عطية قالت الحديث 530 قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه بارك الله فيكم إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر والحديث ثابت وفي رواية أخرى في البيعة عند الطبراني ونهانا أن نخرج في جنازة في هنا نهي عن الخروج في جنازة وهناك أيضا وهنا تقول معطية ولم يعزم علينا فلذلك ذهب الجمهور للكراهة للكراهة بل بارك الله فيكم عند ابن حبان وعند النسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر دعها فذلك يكره للنساء والكراهة أقرب إلى التحريم أن تخرج في الجنازات أو في الجنائز والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم das letzte für heute أم عطية رضوان الله عليها sagte wir wurden verboten hinter dem Leichnamzug zu gehen aber nicht unbedingt verboten das wird nicht klar verboten. Man hat das von uns nicht klar verlangt. Das wird dieses Verbot. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, wenn die Sahaba sagen, wir, das wird in Passivform, wenn sie sagen, wir wurden befohlen, aufgefordert oder wir wurden verboten, das wird der Prophet s.a.w. hat das gemacht. Er hat ihnen verboten oder er hat sie aufgefordert, etwas zu machen. Dies Hadith, Barakallahu fikum, ist marfu'. Und es gibt natürlich eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad s.a.w. verboten hat, dass die Frauen hinter dem Leichnamzug laufen. Jetzt haben wir zwei. Einmal haben wir, er hat verboten, und einmal, er hat Verbot ausgesprochen, aber das war nicht klar und nicht sozusagen unbedingter Verbot. Das wäre Schluss. Das war nicht so. Deshalb sagen die meisten Gelehrten, dass es hier Karaha. Das wird Karaha, das heißt, das ist unbeliebt, unerwünscht, dass die Frauen hinter dem Leichnamzug laufen oder dass sie zum Leichnamzug kommen. Von Muslimin, wir reden über Muslimin sowieso. Und es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad s.a.w. in Janaza war und Umar hat eine Frau gesehen, der hat ihr gesagt, was machst du da? Der Prophet sagte, lass sie. Der Prophet s.a.w. sagte, lass sie. Deshalb ist es unerwünscht und unbeliebt für die Frauen, dass sie zu Leichnam Janaza zurück gehen und mitmachen, wallahu ta'ala. Manche Gelehrten sagen haram. Es gibt manche, die sagen, ist es erlaubt? Andere sagen, ist es total haram? Und andere sagen, das ist ein Makruh, das wird eine Makruh-Handlung, das wird unbeliebte Handlung, unerwünschte Handlung und die näher zu haram ist als zu erlaubt. Wallahu ta'ala, das wird lieber nicht. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عندكم أسئلة هون تفضل أول تدبير يكون الجنازة الفاتحة ما بين الصلاة الراحلين بعدين دعاء الميت بعدين دعاء نفسه أربعة فإذا عمل أكثر يجوز إذا عمل خمسة يجوز إذا عمل ستة يجوز إذا عمل سبعة يجوز ماذا يقول فيه يدعو أو بس يكبر في مسألة هل يرفع اليدين ولا ما يرفع اليدين في الأولى يرفع في الثانية هناك من أهل العلم يقول يرفع وهناك من يقول لا يرفع أكل المسائل هذه يعني ما تجعل سببا للفرقة وسببا للنزاع بين المسلمين أكثر ما فيها أننا نقول اختلف فيها أهل العلم والله تعالى يقول ذلك في مخمن دسكنا لا يشنام في البيت Das erste Mal Allahu Akbar sagen, dann Al-Fatiha lesen, dann nach dem zweiten Takbir Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, nach dem dritten Takbir machst du Bittgebet für den Verstorbenen, beim vierten, nach dem vierten, Entschuldigung, machst du für dich selber und für die anderen Muslime und dann Assalamu alaikum. Hebt man die Hände dabei? Im ersten sowieso. Im ersten hebt man die Hände. Aber beim zweiten, dritten, vierten, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, man hebt, andere sagen, man hebt nicht. Dies darf nicht dazu ausgenutzt werden, damit man Probleme unter Muslimen machen. Maximal sagt man, okay, es gibt diese Ansicht, du sollst nach Beweisen suchen oder du sollst von vertrauenswürdigen Gelehrten nehmen und die Sache ist, inshallah, nicht so schwer jetzt, ob du hebst oder nicht hebst die Hände, ja? Das wird in Salat al-Janaza, in Leichnam, Gebet, Barakallahu fikum, Jazakum Allah khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala fi shi tani. تكبير آخر يفعل مع الإمام يكمل مع الإمام ما في إعادة عليه لأنه التكبيرات يعني حتى لو كبر وحده خلص هي ما فيها مثل الصلاة العادية. Das Leichnamgebet ist nicht wie das normale Gebet. Ja. Das heißt Gebet, ja, und du brauchst Wudu und du brauchst alles dafür. Aber das ist nur ein Gebet mit Takbir. Es gibt weder Niederwerfung noch Verbeugen. Es gibt sowas nicht. Du bist im Stehen, Allahu Akbar. Dann liest du Al-Fatiha. Allahu Akbar. Liest du Allahumma salli ala Muhammad wa alim. Allahu Akbar. Oh Allah, verzeih ihm, vergib ihm und so weiter. الله أكبر دو مخص في ديش وانتو على مسلم بتكبير السلام عليكم ورحمة الله بس أنس الشيخ علي قال إنه تدخل بالتكبير الثالث دبودة زاك حاول لا اي شو هو اي يقرا الفاتحه او يدعو خلاص فيقرا الفاتحه لانه ما لحق يعني ما في اعاده مثل الصلوات الثانيه. Es gibt nicht wie die anderen Gebete, dass man zum Beispiel nachholt. Der Bruder sagt, wenn ich beim zweiten Takbir reinkomme, der Imam macht den zweiten Takbir, was soll ich machen? Amel al-Fatiha. Fang mal mit Fatiha an. Amel al-Tani, Salah al-Ibrahimiyya. Huwa Salah al-Rab'a, Sallam, Sallam, Ma'u, Khalas. Wallahu a'lam. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وميقى الله سبحانه وتعالى فهمين فهم ويش أنيمن والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي آدمن دي كنن فخاقن زمن دي آدمن كنن فخاقن زمن إيش كوم إن 40 منوت إن شاء الله إن شاء الله كل أي كومن إن 40 منوت قول إن شاء الله معناته ما حاجة يا أبو كوثر.